Der Mund voller Vögel von Samantha Schweblin. Ich schaltete den Fernseher ab und sah aus dem Fenster. Silvias Auto stand mit brennendem Standlicht vor dem Haus. Ich überlegte, ob es irgendeine Möglichkeit gab, sie nicht zu beachten, aber da läutete es schon wieder. Sie wusste, dass ich zu Hause war. Ich ging zur Tür und machte auf. »Silvia«, sagte ich. »Hallo«, sagte sie und kam herein, ehe ich weiterreden konnte. »Wir müssen uns unterhalten.« Sie deutete auf das Sofa und ich gehorchte, weil ich manchmal, wenn die Vergangenheit an die Tür klopft und mich behandelt, wie vor 4 Jahren immer noch derselbe Trottel bin. »Es wird dir nicht gefallen, es ist ziemlich heftig«, sie sah auf die Uhr. »Es hat mit Sarah zu tun.« »Es hat immer mit Sarah zu tun«, sagte ich. »Du wirst mir sagen, dass ich übertreibe, dass ich durchgedreht bin und so weiter, aber heute ist dafür keine Zeit. Du kommst jetzt sofort mit, das musst du mit eigenen Augen sehen.« »Was ist denn los?« »Außerdem habe ich Sarah gesagt, du würdest kommen. Sie wartet auf dich.« Wir schwiegen einen Moment. Ich überlegte noch, was der nächste Schritt sein würde, als sie mit gerunzelter Stirn aufstand und zur Tür ging. Ich nahm meinen Mantel und folgte ihr. Von außen sah das Haus wie immer aus. Der Rasen war frisch gemäht. Silvias Azaleen hing von dem Balkon im ersten Stock. Jeder stieg aus seinem Auto und wir gingen wortlos hinein. Sarah saß auf dem Sofa. Obwohl das Schuljahr vorbei war, trug sie ihren Schulkittel, in dem sie aussah wie die Schulmädchen aus den Pornozeitschriften. Mit geradem Rücken saß sie da, die Knie zusammen und die Hände auf den Knien und fixierte einen Punkt im Fenster oder im Garten, als mache sie eine der Yoga-Übungen ihrer Mutter. Mir fiel auf, wie kerngesund sie aussah, sonst war sie immer eher blass und mager. Ihre Beine und Arme wirkten muskulöser, als hätte sie mehrere Monate lang trainiert. Ihr Haar glänzte und ihre Wangen hatten einen rosigen Schimmer wie von Schminke, nur war es echt. Sie erblickte mich und begrüßte mich mit einem Lächeln. »Hallo, Papa.« Mein Mädchen war wirklich ein Schatz, aber an diesen 2 Worten merkte ich schon, dass etwas nicht stimmte, etwas, das sicherlich mit ihrer Mutter zu tun hatte. Manchmal denke ich, ich hätte sie zu mir nehmen sollen, aber fast immer verwerfe ich diesen Gedanken gleich wieder. Schräg hinter dem Fernseher hing vor dem Fenster ein Käfig von der Decke. Ein etwa 70 oder 80 Zentimeter großer, leerer Vogelkäfig. »Was ist das?« »Ein Käfig«, sagte Sarah und lächelte. Silvia gab mir ein Zeichen, in die Küche zu folgen. Wir gingen bis zur Fensterfront, wo sie sich umdrehte, um sicherzustellen, dass Sarah nicht lauschte. Sarah saß nach wie vor auf dem Sofa und sah nach draußen, als wären wir nie da gewesen. Silvia sagte flüsternd, Bitte bleib jetzt ganz ruhig. Mach mich nicht krank und sag, was los ist. Ich habe ihr seit gestern nichts zu essen gegeben. Wie bitte? Damit du es mit eigenen Augen siehst. Aha. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Sie sagte, wir sollten ins Wohnzimmer zurückgehen und dort deutete sie aufs Sofa. Ich setzte mich Sarah gegenüber. Silvia ging aus dem Haus und durch die Fensterfront sahen wir sie zur Garage gehen. Was ist mit deiner Mutter los? Sarah gab mit einem Achselzucken zu verstehen, dass sie es auch nicht wusste. Sie trug ihr glattes, schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Der Pony fiel ihr fast bis in die Augen. Silvia kam zurück, eine Schuhschachtel in beiden Händen. Sie trug sie vor sich her, als handele es sich um etwas Zerbrechliches. Sie trat an den Käfig, öffnete ihn, holte einen kleinen Spatz aus der Schachtel, setzte ihn in den Käfig und schloss das Türchen. Die Schuhschachtel ließ sie zu Boden fallen und schubste sie mit einem Fußtritt weg zu 9 oder 10 ähnlichen Schachteln, die sich unter dem Schreibtisch häuften. Da stand Sarah auf. Der glänzende Pferdeschwanz schwang in ihrem Nacken und mit kleinen Zwischenschritten hüpfte sie zum Käfig, wie es ein 5 Jahre jüngeres Mädchen getan hätte. Mit dem Rücken zu uns stellte sie sich auf Zehenspitzen, öffnete den Käfig und holte den Vogel heraus. Ich konnte nicht sehen, was sie tat. Der Vogel fiebte. Sie fuchtelte einen Moment lang mit den Händen. Vielleicht versuchte der Vogel zu entkommen. Silvia presste sich die Hand auf den Mund. Als sich Sarah zu uns umdrehte, war der Vogel nicht mehr da. Ihr Mund, ihre Nase, ihr Kinn und ihre beiden Hände waren blutverschmiert. Sie lächelte beschämt. Ihr riesiger Mund verzog und öffnete sich, und ihre roten Zähne ließen mich mit einem Satz aufspringen. Ich lief ins Bad, sperrte mich ein und übergab mich in die Toilettenschüssel. Ich dachte, Silvia würde mir folgen und von der anderen Seite der Tür mit den Beschuldigungen und Anweisungen beginnen, aber das tat sie nicht. Ich wusch mir Mund und Gesicht und blieb lauschend vor dem Spiegel stehen. Etwas Schweres wurde aus dem oberen Stockwerk heruntergebracht. Mehrmals öffnete und schloss sich die Haustür. Sarah fragte, ob sie das Foto von der Konsole mitnehmen dürfe. Als Silvia bejahte, hörte sich ihre Stimme schon fern an. Ich öffnete die Tür möglichst geräuschlos und trat auf den Flur. Die Eingangstür stand weit offen und Silvia stellte gerade den Käfig auf den Rücksitz meines Autos. Ich machte ein paar Schritte mit der Absicht, nach draußen zu gehen und den beiden gehörig die Meinung zu sagen. Aber da ging Sarah gerade von der Küche auf die Straße und ich blieb abrupt stehen, damit sie mich nicht sah. Die beiden umarmten sich. Silvia gab ihr einen Kuss und beförderte sie auf den Beifahrersitz. Ich wartete, bis sie zurück ins Haus kam und die Tür hinter sich schloss. Was zum Teufel? Sie kommt mit zu dir. Silvia ging zum Schreibtisch und machte sich daran, die leeren Schachteln zusammenzudrücken. Guter Gott, Silvia, deine Tochter isst Vögel. Ich kann nicht mehr. Sie isst Vögel. Hast du sie untersuchen lassen? Was zum Teufel macht sie mit den Knochen? Silvia sah mich verunsichert an. Ich nehme an, die verschluckt sie auch? Ich weiß nicht, ob Vögel... Sie unterbrach sich und sah mich stumm an. Ich kann sie nicht mitnehmen. Wenn sie noch länger hier bleibt, bringe ich mich um. Aber vorher bringe ich sie um. Sie isst Vögel. Silvia ging ins Bad und sperrte sich ein. Ich sah durch die Fensterfront nach draußen. Sarah winkte mir fröhlich aus dem Wagen zu. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Ich dachte an alle Dinge, die mich dazu bringen könnten, mich irgendwie auf die Tür zuzubewegen, darauf hoffend, bis dorthin wieder ein ganz normaler Mensch geworden zu sein, ein ordentlicher, organisierter Mensch, der in der Lage ist, im Supermarkt 10 Minuten vor dem Regal mit dem Dosengemüse stehen zu bleiben, um auch ganz sicher die richtigen Erbsen zu kaufen. Ich dachte Dinge wie, wenn man von Menschen weiß, die andere Menschen essen, dann ist es auch nicht so schlimm, lebendige Vögel zu essen. Außerdem war es in gewisser Hinsicht natürlicher und gesünder als Drogen und leichter in der Öffentlichkeit zu verbergen als eine Schwangerschaft mit 13 Jahren. Aber ich glaube, bis ich die Wagentür in der Hand hatte, wiederholte ich nur ohne Unterlass, sie isst Vögel, sie isst Vögel, sie isst Vögel. passers by. Birds flew backwards, yet still arrived. Winds seem to linger, but now the swallows have arrived. Won't be long till summertime. Ich nahm Sarah mit zu mir. Die ganze Fahrt über sagte sie kein Wort, und als wir ankamen, lud sie ihre Sachen allein aus. Ihren Käfig, ihren Koffer, den sie im Kofferraum verstaut hatten, und 4 Schuhkartons wie den Sylvia aus der Garage geholt hatte. Ich war unfähig, ihr zu helfen. Ich öffnete die Haustür und wartete dort, bis sie nach und nach alles angebracht hatte. Als wir hineingingen, sagte ich ihr, sie könne das obere Zimmer beziehen. Nachdem sie sich eingerichtet hatte, rief ich sie nach unten und hieß sie, sich mir gegenüberzusetzen. Ich hatte 2 Tassen Kaffee hingestellt, aber Sarah schob ihre weg und sagte, sie trinke nur Kräutertee. »Du isst Vögel, Sarah«, sagte ich. »Ja, Papa«, sie biss sich beschämt auf die Lippe und sagte, »du auch.« »Du isst lebendige Vögel, Sarah.« »Ja, Papa.« Ich erinnerte mich an die 5-jährige Sarah, die mit uns am Esstisch saß, noch kaum an ihren Teller kam und voller Inbrunst ihren Kürbis verschlang und dachte, dass wir dieses Problem schon irgendwie lösen würden. Doch als die Sarah, die mir jetzt gegenüber saß, wieder lächelte und ich mich fragte, wie es sich wohl anfühlte, etwas Warmes, Zappelndes voller Federn und Klauen im Mund zu haben und herunterzuschlucken, hielt ich mir wie Sylvia die Hand vor den Mund und ließ sie allein vor den beiden unangerührten Kaffeetassen sitzen. Es vergingen 3 Tage. Sarah verbrachte fast die ganze Zeit im Wohnzimmer, aufrecht auf dem Sofa sitzend, die Knie zusammen und die Hände auf den Knien. Ich ging früh zur Arbeit und schlug die Zeit tot, indem ich im Internet unzählige Kombinationen der Wörter Vogel, Roh, Heilung, Adoption konsultierte, im Wissen, dass sie unverändert dort saß und stundenlang in den Garten schaute. Wenn ich gegen 7 nach Hause kam und sie genau so sah, wie ich sie den ganzen Tag ständig vor Augen hatte, sträubten sich meine Nackenhaare und am liebsten hätte ich kehrt gemacht und sie da drinnen eingesperrt, hermetisch weggeschlossen wie die Insekten, die man als Kind fängt und in Glasbehältern aufbewahrt, bis in die Luft ausgeht. Ob ich das könnte? Einmal habe ich in einem Zirkus eine bärtige Frau gesehen, die sich kleine Mäuse in den Mund steckte. Sie behielt sie eine Weile darin, zwischen ihren geschlossenen Lippen wuselte der Schwanz, während sie lächelnd vor dem Publikum herumspazierte und verzückt die Augen verdrehte. An diese Frau dachte ich jetzt fast jede Nacht, wenn ich mich schlaflos im Bett herumwälzte und die Möglichkeit in Betracht zog, Sarah in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Vielleicht könnte ich sie dort 1 oder 2-mal wöchentlich besuchen. Sylvia und ich könnten uns abwechseln. Ich dachte an Fälle, bei denen die Ärzte raten, den Patienten zu isolieren, ihn einige Monate von der Familie fernzuhalten. Vielleicht wäre das eine gute Lösung für alle. Aber ich war nicht sicher, ob Sarah einen solchen Ort überleben würde. Vielleicht ja doch. Aber ganz unabhängig davon würde ihre Mutter es nicht zulassen. Vielleicht ja doch. Ich kam zu keinem Schluss. Am vierten Tag besuchte uns Sylvia. Sie brachte 5 Schuhkartons mit, die sie innen neben die Eingangstür stellte. Keiner von uns beiden kommentierte es in irgendeiner Form. Sie fragte nach Sarah und ich deutete nach oben. Als sie wieder herunterkam, bot ich ihr einen Kaffee an. Wir tranken ihn schweigend im Wohnzimmer. Sie war blass und ihre Hände zitterten so stark, dass jedes Mal das Geschirr klapperte, wenn sie die Tasse auf dem Unterteller abstellte. Wir wussten beide, was der andere dachte. Ich hätte sagen können, es ist deine Schuld, dazu hast du sie gebracht. Und sie hätte etwas so Absurdes sagen können wie, das kommt davon, weil du dich nie um sie gekümmert hast. Aber wir waren beide einfach nur erschöpft. Ich kümmere mich darum, sagte Sylvia, bevor sie ging, und zeigte auf die Schuhkartons. Ich antwortete nichts, aber ich war ihr zutiefst dankbar. In den Einkaufswagen der Leute sah man Müsli, Süßigkeiten, Gemüse, Fleisch und Joghurt. Ich beschränkte mich auf meine Konservendosen und stellte mich schweigend in die Schlange. 2 oder 3 Mal pro Woche ging ich in den Supermarkt. Manchmal schaute ich dort auf dem Nachhauseweg vorbei, auch wenn ich gar nichts brauchte. Ich nahm einen Einkaufswagen, schob ihn an den Regalen vorbei und dachte, ob es wohl etwas gab, das ich vergessen haben könnte. Abends sahen wir zusammen fern. Sarah aufrecht in einer Sofaecke sitzend, ich in der anderen, von wo aus ich unaufhörlich zu ihr hinüberlugte, um mich zu vergewissern, ob sie dem Programm folgte oder den Blick schon wieder in den Garten geheftet hatte. Ich machte Essen für zwei und brachte es auf zwei Tabletts ins Wohnzimmer. Sarahs stellte ich vor ihr ab und dort blieb es stehen. Sie wartete, bis ich zu essen angefangen hatte, dann sagte sie: »Entschuldige mich, Papa.« Sie stand auf, ging in ihr Zimmer hinauf und schloss leise die Tür. Das erste Mal stellte ich den Fernseher leiser und wartete still ab. Man hörte einen kurzen, spitzen Schrei. Sekunden später den rauschenden Wasserhahn. Manchmal kam sie ein paar Minuten später wieder zurück, tadellos gekämmt und ruhig. Andere Male duschte sie und kam schon im Pyjama nach unten. Sarah wollte das Haus nicht verlassen. Das Studium ihres Verhaltens brachte mich auf den Gedanken, sie könnte vielleicht an einer beginnenden Agoraphobie leiden. Manchmal stellte ich einen Stuhl in den Garten und versuchte sie zu überreden, sich eine Weile nach draußen zu setzen, aber es war nutzlos. Trotzdem war ihre Haut weiter strahlend gesund und sie sah immer hübscher aus, als brächte sie ihre Tage mit Freiluftübungen in der Sonne zu. Von Zeit zu Zeit fand ich eine Feder, während ich meinen täglichen Verrichtungen nachging. Auf dem Boden neben der Esszimmertür, hinter der Kaffeedose, zwischen dem Besteck, noch feuchtem Waschbecken. Ich hob sie auf, passte auf, dass Sarah mich nicht sah und warf sie in die Toilettenschüssel. Manchmal sah ich zu, wie das Wasser sie wegspülte. Manchmal füllte die Schüssel sich wieder, das Wasser glättete sich erneut wie ein Spiegel und ich sah immer noch hinein und überlegte, ob ich nicht wieder zum Supermarkt gehen sollte. Ob es wirklich richtig war, Einkaufswagen mit so viel Müll vollzuladen, dachte an Sarah, fragte mich, was da wohl im Garten war. Eines Nachmittags rief Sylvia an, um mir zu sagen, dass sie mit einer schlimmen Grippe im Bett liege. Sie könne uns nicht besuchen. Sie fragte mich, ob ich ohne sie zurechtkäme. Und da begriff ich, dass »uns nicht besuchen können« hieß, dass sie keine Schachteln bringen könnte. Ich fragte sie, ob sie Fieber habe, ob sie richtig esse, ob sie beim Arzt gewesen sei, und als sie zur Genüge mit ihren Antworten beschäftigt war, sagte ich, ich müsse auflegen und legte auf. Das Telefon klingelte wieder, aber ich hob nicht ab. Wir sahen fern. Als ich mein Essen brachte, stand Sarah nicht auf, um in ihr Zimmer zu gehen. Sie schaute in den Garten, bis ich mit dem Essen fertig war, und erst dann wandte sie sich wieder der Sendung zu, die wir eingeschaltet hatten. Am nächsten Tag fuhr ich auf dem Nachhauseweg beim Supermarkt vorbei. Ich lud ein paar Sachen in den Einkaufswagen, das gleiche wie immer. Ich wanderte zwischen den Regalen umher, als machte ich eine erste Erkundungstour durch den Supermarkt. Ich blieb in der Haustierabteilung stehen, beim Futter für Hunde, Katzen, Hasen, Vögel und Fische. Ich nahm ein paar Pakete in die Hand, um zu sehen, worum es sich handelte. Ich las ihre Zusammensetzung, wie viele Kalorien des Tagesbedarfs sie abdeckten und welche Dosierung entsprechend Rasse, Alter und Gewicht empfohlen wurde. Dann ging ich in die Gartenabteilung, wo es nur Pflanzen mit oder ohne Blüten, Blumentöpfe und Erde gab, sodass ich wieder in die Haustierabteilung zurückkehrte und überlegte, was ich als nächstes tun sollte. Die Leute füllten ihre Einkaufswagen und lenkten sie um mich herum. Aus den Lautsprechern hallte die Werbung für die Sonderangebote bei den Milchprodukten zum Muttertag, und in einer musikalischen Einlage ging es um einen Typen, der alle Frauen haben konnte, aber seine erste Liebe vermisste, bis ich endlich den Einkaufswagen in die Abteilung mit den Konservendosen weiterschob. Same thing. Say nothing of my fable. No, what on earth is left to come? Who's agonizing? I'm underneath your tongue. I'm standing in the street now. Now. And I carry his guitar. An diesem Abend schlief Sarah lange nicht ein. Mein Zimmer lag unter ihrem und ich hörte sie unruhig über mir herumgehen, sich hinlegen, wieder aufstehen. Ich fragte mich, wie ihr Zimmer aussehen mochte. Ich hatte es nicht betreten, seit sie dort eingezogen war. Womöglich befand es sich in einem katastrophalen Zustand. Ich stellte mir ein verdrecktes Gehege voller Federn vor. Am dritten Abend nach Silvias Anruf hielt ich auf dem Nachhauseweg bei einer Tierhandlung und nahm die Vogelkäfige in Augenschein, die an den Markisen hingen. Keiner der Vögel ähnelte dem Spatz, den ich bei Silvia zu Hause gesehen hatte. Sie waren alle bunt und meist etwas größer. Ich stand eine Weile da, bis ein Verkäufer auf mich zutrat und fragte, ob mich irgendein Vogel im Besonderen interessiere. Ich sagte nein, ganz und gar nicht. Ich sähe sie mir nur an. Er blieb in meiner Nähe, rückte Kisten herum, blickte auf die Straße, bis er einsah, dass ich tatsächlich nichts kaufen würde und zum Tresen zurückging. Zu Hause erwartete mich Sarah in ihrer aufrechten Yoga-Haltung auf dem Sofa. Wir begrüßten uns. Hallo, Sarah. Hallo, Papa. Ihre rosigen Wangen wurden langsam blasser und sie sah schon nicht mehr so gesund aus wie an den Tagen zuvor. Ich machte mir etwas zu essen, setzte mich aufs Sofa und schaltete den Fernseher ein. Nach einer Weile sagte Sarah: Papi? Ich schluckte einen Bissen hinunter und machte den Fernseher leiser. Ich zweifelte, ob sie tatsächlich zu mir gesprochen hatte, aber da saß sie, die Knie zusammen und die Hände auf den Knien, den Blick auf mich gerichtet. Was? Sagte ich. Hast du mich lieb? Ich machte eine Handbewegung, begleitet von einem Nicken. Alles zusammen bedeutete, ja, natürlich. Sie war schließlich meine Tochter, oder? Für alle Fälle und weil ich daran dachte, was meine Ex-Frau als angebracht bezeichnet hätte, sagte ich, ja, mein Schatz, aber natürlich. Da lächelte Sarah wieder einmal und starrte für den Rest der Sendung in den Garten. Wir schliefen wieder schlecht. Sie ging in ihrem Zimmer auf und ab, ich wälzte mich im Bett herum, bis mich irgendwann der Schlaf überkam. Am nächsten Morgen rief ich Silvia an. Es war Samstag, aber sie ging nicht ans Telefon. Ich rief etwas später wieder an und noch einmal mittags. Ich hinterließ eine Nachricht, aber sie meldete sich nicht. Sarah saß den ganzen Vormittag auf dem Sofa und schaute in den Garten. Ihr Haar war unordentlich und sie hielt sich nicht mehr so aufrecht, sie wirkte müde. Ich fragte sie, ob es ihr gut gehe, und sie antwortete: Ja, Papa. Warum gehst du nicht ein wenig in den Garten? Nein, Papa. Ich dachte an unser Gespräch vom Vorabend und ich war versucht, sie zu fragen, ob sie mich lieb habe. Aber im selben Moment kam mir das idiotisch vor. Ich rief wieder bei Silvia an, hinterließ ihr eine weitere Nachricht. Leise, damit Sarah mich nicht hörte, sprach ich auf den Anrufbeantworter. Bitte, es ist dringend. Wartend saßen wir beide vor dem laufenden Fernseher in unserer respektiven Sofaecke. Ein paar Stunden später sagte Sarah: Entschuldige mich, Papa. Sie sperrte sich in ihr Zimmer ein. Ich machte den Fernseher aus, um besser zu hören, aber Sarah gab keinen Laut von sich. Ich beschloss, noch einmal Silvia anzurufen, doch ich hob nur den Hörer ab, lauschte auf den Signalton und legte wieder auf. Dann fuhr ich im Auto zur Tierhandlung, ging zu dem Verkäufer und erklärte ihm, ich bräuchte einen kleinen Vogel, den kleinsten, den er habe. Der Verkäufer zeigte mir in einem Katalog Fotos und sagte, die Preise und Ernährung seien von Art zu Art verschieden. Mögen Sie exotische Vögel oder wollen Sie lieber etwas Einheimisches? Ich schlug mit der flachen Hand auf den Tresen. Ein paar Gegenstände fielen um und der Verkäufer sah mich schweigend an. Ich deutete auf einen kleinen, dunklen Vogel, der hektisch in seinem Käfig herumhüpfte. Man berechnete mir 20 Pesos und übergab ihn mir in einer grünen, viereckigen Pappschachtel, deren Wände mit kleinen Löchern versehen waren, mit einer kostenlosen Tüte Vogelfutter, die ich zurückwies, und einem Prospekt des Züchters, auf dem vorne der Vogel abgebildet war. Als ich nach Hause zurückkam, war Sarah immer noch in ihrem Zimmer oben. Zum ersten Mal, seit sie bei mir war, ging ich hinauf und betrat es. Sie saß auf dem Bett vor dem offenen Fenster. Sie sah mich an, aber keiner von uns beiden sagte etwas. Sie war so blass, als sei sie krank. Das Zimmer sah sauber und ordentlich aus, die Tür zum Bad war angelehnt. Auf dem Schreibtisch standen, ohne Deckel und ordentlich ineinander geschachtelt, etwa 20 Schuhkartons. Der leere Käfig hing neben dem Fenster. Auf dem Nachttisch stand neben der Lampe der Bilderrahmen, den sie aus dem Haus ihrer Mutter mitgenommen hatte. Der Vogel bewegte sich und seine Krallen schabten gegen den Karton, aber Sarah rührte sich nicht. Ich stellte die Schachtel auf den Schreibtisch, verließ wortlos das Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Dann merkte ich, dass ich mich nicht wohl fühlte. Ich lehnte mich an die Wand, um kurz auszuruhen. Mein Blick fiel auf den Prospekt des Vogelzüchters, den ich noch in der Hand hielt. Auf der Rückseite stand etwas über die Pflege des Vogels und seine Fortpflanzungszyklen. Es wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es für die Art sei, während der Sommerzeit als Pärchen zu leben und was man tun könne, um die Jahre der Gefangenschaft so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich hörte einen schrillen Ton und dann den Wasserhahn des Waschbeckens. Als das Wasser zu rauschen begann, fühlte ich mich etwas besser und ich war mir sicher, dass es mir schon irgendwie gelingen würde, die Treppe hinunterzugehen. Try not to hurt yourself. girl got herself. We just gotta let it be, let it be, let it be, let it be, let it be, babe. This is your final warning. You know I give you life. If you try this shit again, don't lose your wife. Ein Hund töten. Von Samantha Schweblin. Der Maulwurf sagte Name und ich antworte. Ich habe am vereinbarten Ort auf ihn gewartet und er hat mich in den Peugeot abgeholt, an dessen Steuer ich jetzt sitze. Wir kannten uns nicht. Schau mich nicht an. Die Anweisung lautet, nie jemandem in die Augen zu schauen. Alter, sagt er, 42, sage ich. Und als er antwortet, das sei alt, denke ich, dass er bestimmt älter ist. Er trägt eine dunkle Brille, wahrscheinlich nennen sie ihn deshalb den Maulwurf. Er sagt, ich solle bis zum nächsten Platz fahren, dann macht er es sich in seinem Sitz bequem und entspannt sich. Die Prüfung ist einfach, aber es ist unabdingbar, sie zu bestehen, deshalb bin ich nervös. Wenn ich meine Sache nicht gut mache, bin ich nicht dabei, und wenn ich nicht dabei bin, gibt es keine Kohle, einen anderen Grund gibt es nicht, um dabei sein zu wollen. Man muss am Hafen von Buenos Aires einen Hund mit einem Stock erschlagen, um zu beweisen, dass man zu Schlimmerem fähig ist. So heißt es bei ihnen, zu Schlimmerem. Und dabei schauen sie weg, als wäre uns, den Leuten, die noch nicht dabei sind, nicht klar, dass etwas Schlimmeres ist, einen Menschen zu töten, einen Menschen zu Tode zu prügeln. Als die Straße sich zweiteilt, entscheide ich mich für die weniger befahrene. Eine Reihe roter Ampeln wird nacheinander grün, sodass ich zügig vorwärts komme, bis sich zwischen den Gebäuden eine dunkle Grünfläche auftut. Ich denke, dass es auf diesem Platz vielleicht keine Hunde gibt, aber der Maulwurf befiehlt anzuhalten. Sie haben keinen Stock dabei, sagt er. Nein, sage ich. Aber Sie können keinen Hund erschlagen, wenn Sie keinen Stock haben. Ich schaue ihn an, ohne zu antworten. Ich weiß, dass er etwas sagen wird, denn inzwischen kenne ich ihn. Es ist leicht, ihn zu durchschauen. Aber er kostet die Stille aus, kostet es aus, dass alles, was er sagen könnte, gegen mich spricht. Er schluckt, und auf seiner Stirn steht der Gedanke geschrieben, der wird bestimmt niemanden umbringen. Schließlich sagt er, für heute ist im Kofferraum eine Schaufel, die Sie nehmen können. Bestimmt blitzen seine Augen hinter der dunklen Brille vor Vergnügen. Rings um den Brunnen in der Mitte des Platzes dösen mehrere Hunde. Die Schaufel fest in den Händen, denn jeden Moment kann sich die Gelegenheit ergeben, nähere ich mich ihnen. Einige werden langsam wach. Sie gähnen, stehen auf, blicken sich an, sehen mich an, knurren und weichen zur Seite, je näher sie mich kommen sehen. Jemanden Bestimmten umzubringen, jemanden Vorbestimmten ist leicht. Aber auszusuchen, wer sterben muss, erfordert Zeit und Erfahrung. Der älteste Hund oder der jüngste oder wer besonders aggressiv ausschaut, ich muss eine Wahl treffen. Sicher schaut der Maulwurf mir vom Auto aus zu und grinst. Wahrscheinlich glaubt er, dass niemand in der Lage ist zu töten, der nicht so ist wie sie. Sie umringen mich und schnüffeln an mir. Manche lassen sich nicht stören und legen sich ein Stück weiter wieder hin, haben mich schon vergessen. Für den Maulwurf muss ich durch die dunklen Autoscheiben und die dunklen Brillengläser klein und lächerlich aussehen, wie ich mich an meiner Schaufel festklammere inmitten von Hunden, die sich langsam wieder auf dem Boden ausstrecken. Ein weiß gefleckter knurrt einen Schwarzen an, und als der Schwarze nach ihm schnappt, kommt ein Dritter hinzu, der bellt und die Zähne bleckt. Da beißt der Erste den Schwarzen und mit scharfen Zähnen packt der Schwarze ihn am Hals und schüttelt ihn. Ich hebe die Schaufel und der Schlag saust auf die Rippen des Gefleckten nieder, der jaulend zu Boden geht. Er liegt reglos da. Es wird einfach sein, ihn zu transportieren. Aber als ich seine Hinterpfoten nehme, fährt er auf und beißt mich in den Arm, der sofort zu bluten anfängt. Ich hole noch einmal mit der Schaufel aus und versetze ihm einen Schlag auf den Kopf. Der Hund fällt wieder zu Boden und blickt mich keuchend, aber ohne eine Regung an. Erst vorsichtig, dann entschlossener fasse ich die Pfoten des Hundes zusammen, hebe ihn hoch und trage ihn zum Auto. Zwischen den Bäumen bewegt sich ein Schatten. Ein Betrunkener nähert sich mir und sagt, so etwas tue man nicht. Die Hunde wüssten, wer der Schuldige sei und würden sich rächen. Sie wissen es, sagt er. Verstehen Sie? Er setzt sich auf eine Bank und schaut mir aufgeregt nach. staring in a double face, but you can't stop laughing. Staring in a double face, but you can't stop laughing. It's a living nightmare that most of us might share. Inherited in our blood, that's why we stuck in the mud. Can't quit the drug use or the alcohol abuse, even if I wanted to. Tell you what I'm gonna do. I'ma wash away my problems with this bottle of Henny. It's like it got the best of me, so I'm popping a Zen. Might need rehab, but to me that shit pussy. Pray for me, y'all, cause I know what coming to. By the eight ball, I coke and my nigga on the way. Got three hoes with him and they all trying to play. Ain't it funny how it happened? I would wear a mask. Jokes on you, but say no one laughs. Als ich ans Auto komme, sitzt der Maulwurf unverändert da, wie ich ihn verlassen habe. Aber der Kofferraum des Peugeot ist offen. Der Hund fällt wie ein totes Gewicht hinein und blickt mich an, als ich die Klappe schließe. Im Auto sagt der Maulwurf: Wenn du ihn hingelegt hättest, wäre er aufgestanden und weggelaufen. Ja, sage ich. Nein, sagt er. Du hättest vorher den Kofferraum aufmachen müssen. Ja, sage ich. Nein, du hättest es tun müssen, aber du hast es nicht getan, sagt er. Ja, sage ich und bereue es sofort, aber der Maulwurf antwortet nicht, sondern schaut auf meine Hände. Er schaut auf meine Hände, er schaut auf das Lenkrad und ich sehe, dass alles voller Blut ist, meine Hose und der Fußabstreifer blutig sind. Du hättest Handschuhe anziehen sollen, sagt er. Die Wunde schmerzt. Du willst einen Hund umbringen und hast keine Handschuhe dabei, sagt er. Ja, sage ich. Nein, sagt er. Ich weiß, sage ich und verstumme. Den Schmerz erwähne ich lieber nicht. Ich lasse den Motor an und das Auto fährt sachte los. Ich versuche, mich zu konzentrieren, herauszufinden, welche von all den Straßen, die sich vor mir auftun, mich zum Hafen führen könnte, ohne dass der Maulwurf irgendetwas sagen müsste. Noch einen Fehler kann ich mir nicht erlauben. Vielleicht sollte ich an einer Apotheke halten und ein paar Handschuhe kaufen, aber die Handschuhe aus der Apotheke eignen sich nicht und die Haushaltswarengeschäfte haben um diese Zeit schon zu. Eine Tüte kann man auch nicht nehmen. Ich könnte meine Jacke ausziehen, sie mir um die Hand wickeln und als Handschuh benutzen. Ja, so werde ich die Arbeit erledigen. Genauso denke ich es. Die Arbeit erledigen. Mir gefällt der Gedanke, dass ich so reden kann wie Sie. Ich biege in die Calle Caseros ein. Ich glaube, sie führt zum Hafen. Der Maulwurf schaut mich nicht an, spricht nicht mit mir, bewegt sich nicht. Sein Blick ist starr nach vorne gerichtet und sein Atem geht gleichmäßig. Ich glaube, sie nennen ihn den Maulwurf, weil die Augen hinter seiner Brille so klein sind. Niggas get up watching a couple chains, think he harder than you. Drop the jewelry, grow some dreads, think he smarter than you. Please yourself or please your homies, man, what's harder to do? There's some things in life I know I don't want my daughter to do. Shit, got a list of things I don't want my daughter to do. On the blade, trying to get paid, chopping hard with the crew. Type of shit I did to make me feel a part of the crew. Till I cut my niggas off, now I'm apart from the crew. I'm playing my own so I cannot play all positions for my niggas. Yeah. They hating and pocket watching, they got me distant from my niggas. Shit so fake these days, I got to keep a pistol around my niggas. Got me on some Grayson Allen shit, I'm tripping on my niggas. Love, Chevy Dookie Blue, on them 22s. Cali Packy send them bitches through, let them bitches move. Every day I twerk a couple cues, serve that at the school. Mama take my money, yeah, it's cool, but she don't approve. Birds take a bath, dip them in the pool. About to hit them bitches with the soda, watch them do the food. Every day I twerk a couple cues, sir, that at the school. Mama take my money, yeah, it's cool, but she don't approve. Since I came home. See my niggas since I came home. Thought it'd be bottles and bitches right when I came home. Found out my problems was bigger right when I came home. Police crossed the street taking pictures right when I came home. I can't keep a bitch cause I can't feel the love. They always say it was something that when it never was. I donate money to children but I'm still selling drugs. Yeah, I get that yo for the Lolo, but was I really plugged? Light was off, my mental wasn't plugged in. Every day I pray the Lord a lot, don't snatch my plug out. Stay off the phone, ain't no service up in this drug house. Smell too strong to hit Sunday service, I'm shipping drugs out. I ain't seen my nigga since I came home. Guess he's somewhere getting that paper, he can't pick up the phone. Wish him the best, leave him alone and let him stay in his zone. And once he fall the fuck off, then fuck with me on his own. Since I came home, right when I came home. Since I came home, police watch the street taking pictures right when I came home. And I love my nigga. Right when I came home, we stay getting caught up in our, you know. Since I came home, I have my nigga, I died for you right when I came home. Yeah. Amen. Ein paar Häuserblocks weiter kreuzen wir die Calle Chacabuco, dann die Calle Brasil, die auf den Hafen zugeht. Der Maulwurf zeigt nach rechts. Ich reiße den Lenker herum und nehme die Kurve mit schräg liegendem Auto. Im Kofferraum schlägt der Hundekörper gegen etwas, dann hört man Geräusche, als versuche der Hund immer noch, sich zu erheben. Der Maulwurf grinst, wohl über die Kraft des Hundes überrascht. Bremsend und mit quietschenden Reifen schlingern wir in die Calle Brasil und wieder hört man Geräusche aus dem Kofferraum. Der Hund wird versuchen, sich zwischen Schaufel und sonstigen Gerätschaften Platz zu verschaffen. Der Maulwurf sagt, halt an. Ich halte an. Er sagt, beschleunigen. Er lächelt, ich beschleunige. Schneller, sagt er. Noch schneller. Dann sagt er, halt an. Und ich halte an. Nachdem der Hund auf diese Weise mehrmals herumgeschleudert wurde, entspannt sich der Maulwurf wieder und sagt, fahr weiter. Dann sagt er nichts mehr. Ich fahre weiter. Auf dieser Straße gibt es keine Ampeln und keine weißen Linien mehr und die Gebäude sehen immer baufälliger aus. Wir sind jeden Moment am Hafen. Der Maulwurf zeigt nach rechts. Er sagt, ich solle 3 Blocks weiterfahren und dann links abbiegen, zum Fluss hin. Ich gehorche. Schon sind wir am Hafen und ich halte auf einem Parkplatz voller großer Container. Ich schaue zum Maulwurf, aber er schaut nicht zu mir. Ohne Zeit zu vertrödeln, steige ich aus und öffne den Kofferraum. Ich habe meine Jacke nicht um den Arm gewickelt, aber ich brauche auch gar keine Handschuhe mehr. Es ist schon alles getan. Ich muss es schnell zu Ende bringen, damit wir fahren können. Vom Hafen sieht man nur in der Ferne schwache gelbe Lichter, die trübe ein paar Schiffe beleuchten. Der Hund ist vielleicht schon tot. Das wäre das Beste, denke ich. Ich hätte das erste Mal fester zuschlagen sollen, aber bestimmt war er jetzt tot. Weniger Arbeit, weniger Zeit in Gesellschaft des Maulwurfs. Ich hätte ihn selbst umgebracht, aber so erledigt der Maulwurf das. Dumme Launen sind das, ihn halbtot zum Hafen zu fahren, beweist keinerlei Schneid. Ihn vor all den anderen Hunden zu töten, wäre viel schwieriger gewesen. Als ich ihn berühre, als ich seine Pfoten zusammennehme, um ihn aus dem Auto zu heben, öffnet er die Augen und sieht mich an. Ich lasse ihn los und er fällt in den Kofferraum zurück. Eine Vorderpfote kratzt über die blutverschmierte Unterlage. Mit einem zitternden Hinterbein versucht er aufzustehen. Er atmet immer noch, hechelt, gehetzt. Der Maulwurf stoppt bestimmt die Zeit. Ich hebe ihn wieder hoch und offenbar tut ihm etwas weh, denn er jault auf, bewegt sich aber nicht mehr. Ich lege ihn auf den Boden und schleife ihn vom Auto weg. Als ich zum Kofferraum zurückgehe, um die Schaufel zu holen, steigt der Maulwurf aus. Er steht jetzt neben dem Hund und schaut ihn an. Ich gehe mit der Schaufel auf ihn zu, sehe den Rücken des Maulwurfs und dahinter auf dem Boden den Hund. Wenn niemand erfährt, dass ich einen Hund getötet habe, wird niemand irgendwas erfahren. Der Maulwurf dreht sich nicht um, sagt nicht, jetzt. Ich hebe die Schaufel, aber ich lasse sie nicht herabfahren. Jetzt, sagt der Maulwurf. Ich lasse sie weder auf den Rücken des Maulwurfs noch auf den Hund herabfahren. Jetzt, sagt er, und da fährt die Schaufel schneidend durch die Luft und prallt gegen den Kopf des Hundes, der auf dem Boden aufjault, kurz erbebt, dann ist alles wieder ruhig. Ich lasse den Motor an. Jetzt wird der Maulwurf mir sagen, für wen ich arbeiten werde, wie mein Name lauten wird und wie viel Kohle herausspringt, was das Wichtigste ist. Nimm die Caluergo, dann biegst du in die Calle Carlos Calvo ein, sagt er. Ich fahre jetzt schon eine ganze Weile. Der Maulwurf sagt, an der nächsten Kreuzung hältst du rechts. Ich gehorche und zum ersten Mal schaut der Maulwurf mich an. »Steigen Sie aus«, sagt er. Ich steige aus und er rutscht ans Steuer. Ich beuge mich zum Fenster herunter und frage, was jetzt passiert. »Nichts«, sagt er. »Sie haben gezögert.« Er lässt den Motor an und der Peugeot entfernt sich lautlos. Als ich mich umsehe, merke ich, dass er mich an dem Platz abgesetzt hat. An demselben Platz. Rings um den Brunnen in seiner Mitte erhebt sich langsam eine Gruppe Hunde, die Blicke auf mich gerichtet. Der Mund voller Vögel und einen Hund töten von Samantha Schweblin. Gelesen von Orlando Klaus. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.